a very good year. Sie hören Popsop, das Musikradio, und nun wieder Millionseller, die Folge 104. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Robin Scott hieß der Interpret dieser Aufnahme hier. Er nannte sich M. Angeblich hat er in Paris studiert und hat da immer das Sign gesehen für die Metrostationen. Ein großes M. Und drum dachte er, es wäre eine schöne Idee für einen Gruppennamen. Ja, zumindest kann man ihn sich leicht merken. Robin Scott, ein Brite, Jahrgang 1947 in London geboren, kam mit diesem Titel, der da Popmusik heißt, mit Z geschrieben. Und Musik sollte dann eben so ein Mittelding sein zwischen Music mit S geschrieben und Musak. Das wird mit Z-A-K geschrieben. Und Musak ist so die Bezeichnung für Hintergrundmusik, diese Musik, die auf Toiletten läuft oder in Fahrstühlen, in Kaufhäusern, Hotels und in, also jedenfalls da, wo man eigentlich gar keine Musik braucht. Und da, wo es schöner wäre, wenn keiner da wäre, zum Beispiel in Telefonsystemen, wenn man jemand anruft und sagt dann, wir werden Sie gleich weiterleiten, und dann kommt eine Musik, die ist dermaßen grässlich und man fragt sich, wie ist man darauf gekommen, dann stellt man fest, ja, die ist GEMA-frei. Ach so, deshalb läuft hier so eine Scheiße. Dass man sowas den Kunden überhaupt zumutet, das ist doch schon ein Grund zu sagen, den ich da gerade anrufe, den werde ich in Zukunft nicht mehr anrufen. Vielleicht gibt es da doch noch jemand anderes, der mit seinen Kunden einfach netter umgeht. Pop Music mit M war ein absoluter Millionseller im Jahre 1979. Und da sind wir jetzt und haben sehr, sehr schöne Sachen hier, ganz unterschiedlicher Natur heute in der Sendung. Nicht nur Pop Music, sondern auch schöne Pop Music. Zum Beispiel Elton John, der hatte einen einzigen Millionseller im Jahre 79 und das war die Singleplatte Mama Can't Buy You Love. Muss ich das so vorstellen? Elton John, Hit auf Hit, begann mit dem Beginn der 70er Jahre und dann Hit auf Hit auf Hit und immer von ihm geschrieben und von Bernie Taupin. Und irgendwann hat er 1977 gesagt, ich würde gerne mal was anderes machen, würde gerne mal in die USA gehen und würde da bei dem berühmten und legendären Produzenten Thomas Bell was aufnehmen, der mitverantwortlich war für den Philly Sound und hat gesagt, mal ein anderer Sound und andere Texte und so weiter. Und da haben sie auch gemacht. Also, er in die USA und da wurden bei Tom Bell wurden einige Titel aufgenommen, Are You Ready for Love? Oder aber auch eine Maxi-CD, die da hieß The Tom Bell Sessions. Und das war sogar eine Nummer, die in die, oder beziehungsweise eine Platte, die in die amerikanische LP-Hitparade kam. Damals sind die EPs in den USA in der LP-Hitparade aufgezeichnet worden. Und in dieser LP-Hitparade war diese EP ein Platz 51. Aber dann ist man hingegangen und hat gesagt, also von den vier Titeln, die es darauf gibt, ist Mama Can't Buy You Love die stärkste. Und die sollten wir nehmen. Und dann haben wir doch einen schönen Hit. Und so war es dann auch. Top 10 Erfolg in den USA und weltweit. Mehr Verkäufe als 1 Million Platten. Und damit dann auch schon wieder jemand, der ausgezeichnet wurde mit einem schönen goldenen Plättchen. Einem Million-Seller, wenn man so will. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Platte, die geht auch wieder so in die Richtung, ja, da hat mal jemand einen großen Hit gehabt und den könnte man eigentlich nochmal neu machen. Eddie Floyd hatte eine Nummer, die hieß Knock on Wood. Man soll auf Holz klopfen. Das gerade war, hat man gehört, Plastik. Knock on Wood, das sagt man ja auch bei uns, wenn man jemand Glück wünscht, da klopfe ich aber auf Holz oder sowas. Und Eddie Floyd war damit erfolgreich und dann hat Amy Stewart, beziehungsweise das Management hinter dieser US-Amerikanerin, die Amy heißt, also geschrieben A-M-Y, Amy mit Vornamen, und machte dann aber für die Platte Amy mit Doppel-I. Das soll was Besonderes sein. War gerade mal 19 Jahre alt und hat gesagt, ja, komm, das wäre doch was. Ging nach London und in London hat sie dann neue Platten aufgenommen, die doch sehr anders waren als das, was sie bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hatte. So, und da war als erste Single wirklich die Nummer dabei, Knock on Wood. Und das Ding wurde 1979 eine Nummer 1 in den USA. Da kam sie eigentlich her. Platz 6 in Großbritannien und Platz 13 hier in der deutschen Hitparade. Es sind auch noch ein paar weitere Erfolge von ihr gekommen. Aber und sie selbst hat auch irgendwann mal gesagt, boah, Musik, das, diese Disco-Musik, das mag ich überhaupt nicht. Aber was soll's? Sie hat damit Erfolg gehabt und war jetzt in der Schiene. So geht dieses Leben einfach. Das war also Amy Stewart, die jetzt hier kommt mit dem Millionseller Knock on Wood. dem Buch habe ich gelesen, dass man Wert darauf legt, dass dieses Knock on Wood eine deutsche Produktion sei. Irgendwie, wenn man diese Version von Knock on Wood hört, hat man das Gefühl, darauf könnte man auch gut marschieren. Links, zwei, drei, vier, Knock on Wood. Ja, also gegen die Version von Eddie Floyd, also würde ich immer die von Eddie Floyd bevorzugen. Aber es geht um das Jahr 79, um die Millionzähler. Und das war Millionzähler. Genauso wie das, was jetzt noch kommt. Jemand, der eine italienische Mutter hatte, einen spanischen Vater und in der Nähe von Paris geboren wurde. Patrick Hernandez nannte er sich. Und der hatte einen Hit, der hieß Born to be Alive im Jahre 1979. Und auch das ist wieder so eine Disco-Produktion, aber in dem Fall nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich eher. Und das Ding war eine Nummer 1 in der deutschen Hitparade. Platz 16 in den USA, Platz 10 in Großbritannien. Und er hatte eine Show, die nannte sich die Patrick Hernandez Show. Und da tanzte eine Zeit lang Madonna mit. Und die soll ihm gesagt haben, heute bist du erfolgreich. Ich werde es morgen sein. Und wie ist es gekommen? Genau so. von der Logik her, wobei man darf bei diesen Popsongs keine Logik erwarten, aber von der Logik her sind wir nicht geboren, um zu leben, sondern wir sind geboren, um irgendwann zu sterben. Das ist zwangsläufig irgendwann der Fall. Und ewig leben kann keiner. Born to be alive mit Patrick Hernandez. Als 2020 Kenny Rogers starb, trauerte ganz Amerika, denn das war so ein Künstler, der war generationenübergreifend, der hat wirklich die Country-Fans begeistert, die Pop-Fans begeistert, das war egal, er stellte was dar, das war ein Mann, wenn er da stand und sang, das war schon was, da sah gut aus. Und er hat auch schon früh begonnen, Platten aufzunehmen. Jahrgang 1938, 58 hat er einen Plattenvertrag als Solist bekommen und machte erste Platten, aber dies war nichts. Dann war er Mitglied bei zum Beispiel den New Christy Minstrels, hat mit denen schöne Sachen gemacht. Und 67 hat er dann eine Band gegründet, die nannte er First Edition. Und nach den ersten beiden großen Erfolgen nannte er sie dann Kenny Rogers and the First Edition. Und das erste Erfolgssingelchen, was da erschien, fand ich sehr schön. Just drop in to see what condition my condition was in. Das ist schon ein schöner Titel, der fällt schon aus dem Rahmen dessen, über was man normalerweise in der Popmusik so singt. Und noch 1969 kam eine Nummer, die hieß Ruby, Don't Take Your Love to Town. Und das war schon ein weltweiter Knüller. Platz 6 in den USA, Platz 2 in Großbritannien. Und dann kam er irgendwann als Solist und war erfolgreich spätestens ab 1977 mit so einer Nummer wie Lucille, Top Ten weltweit. Daytime Friends kam und schließlich The Gambler. Und 1979 war er dann mit mehreren erfolgreichen Platten am Start. Spiele ich mal die erste Nummer. Platz 5 in den USA, Frühjahr 1979. She Believes in Me. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home all alone. While she lays dreaming, I try to get undressed without the light. Then quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was all right. And I hold her tight. And she believes in me. If she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong. But she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she lays, while she waits for me. Tja, 1979 war ein überaus erfolgreiches Jahr für Kenny Rogers. Also einmal als Single war das hier ein Millionseller. She believes in me. Und es ist schön, wenn man jemanden hat, der an einen glaubt. Und das ist auch hilfreich. Noch hilfreicher ist übrigens, wenn man selbst an sich glaubt, dann braucht man keinen anderen. Aber es ist schon besser, wenn man jemanden hat, der immer wieder sagt, hör mal, du schaffst das schon, du kommst da vorne, du wirst das machen. Schon wichtig. Dann hatte er ein Album, das hieß einfach nur Kenny. Kenny war 1979 ein absoluter Knüller, Platz 5 in der LP-Hitparade in den USA, Platz 7 in Großbritannien, und da konnte man schon Platten verkaufen. Und wenn man dann sieht, dass er 1978, 79, dass er mit dem Album The Gambler allein ein 5-fach-Platin-Album hatte, Classics brachte er raus, ein Album mit Dottie West, dann Kenny Rogers Single-Album war auch noch 1979. Also das war schon ein Riesenerfolgsjahr für ihn. Also Kenny, das Album, und eine weitere Single, The Coward of the County, der Feigling des Bezirks, wenn man so will. Und es ist eine ganz interessante Platte. Manchmal ist es auch gut, nicht direkt um sich zu schlagen, sondern einfach mal ein bisschen Taktik an den Weg zu legen. Auch wenn man dann von den anderen als Feigling bezeichnet wird. Das ist völlig wurscht. Coward of the County. Also, ich spiele jetzt zuerst vom Album Kenny einen sehr schönen Titel, der heißt You Turn the Light On, und dann noch den weiteren Single Million Seller, Coward of the County. We'll be right back. von Popsop, das Musikradio. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Scheißegal, was die anderen sagen. Coward of the County, der Feigling des Bezirks. Ja, und? Vielleicht hat er einfach nur klug gehandelt. Der besungene Coward, der Feigling. Kenny Rogers ist das gewesen. Jetzt als nächster Interpret habe ich was von Cliff Richard mit einem Million Seller. Und den hat er sich wahrscheinlich auch in den USA verdient. Und wenn man sich die Karriere von Cliff Richard ansieht, stellt man eigentlich fest, Amerika hat er nicht viel vom Teller gezogen. Woran lag das eigentlich? Eigentlich waren viele von seinen Songs, die er gemacht hat, auch für den amerikanischen Markt zu gebrauchen. Und es klappte irgendwie nicht. Ich vermute immer noch, dass da eine Schwierigkeit lag zwischen der EMI in London und Capitol Records in den USA. Und wenn die was nicht wollten, dann wollten sie es nicht. Sie haben erst ja mal sogar versucht, die Beatles zu verhindern, bis sie dann merkten, boah, was bricht denn da über Amerika rein? Und dann haben sie erst begonnen, die Platten der Beatles zu veröffentlichen. Und genauso ist es ihnen wohl auch irgendwann mal mit Cliff Richard gegangen, dass sie gesagt haben, ja, gar nicht so schlecht, aber der macht doch in Europa so viel, der soll doch da machen. Jedenfalls am Ende der 70er Jahre kam Cliff Richard mit einer Nummer, die hieß Devil Woman. Und Devil Woman war dann ein Top-Ten-Hit in den USA. Da haben sich schon alle gewundert und haben gesagt, guck mal, jetzt geht die Karriere endlich los, auch in den USA. Danach kam We Don't Talk Anymore. Eine Nummer 1 in Großbritannien, Nummer 7 in Großbritannien, Nummer 1 in Deutschland. Das wurde ein Millionseller. Und danach kam noch 1980 eine Nummer, die hieß Dreamin', auch Top 10 in den USA und in Deutschland und in Großbritannien. Aber danach irgendwie wie abgebrochen. Weiß nicht, ob Cliff Richard gesagt hat, ich mag nicht in die USA oder was dazu beigetragen hat, könnte er nur selber sagen. Oder vielleicht kann man es auch in irgendeinem Buch lesen und ich habe es überlesen. Aber auf jeden Fall, Karriere in den USA war nicht so bemerkenswert, erstaunlicherweise. Hier ist der Hit von ihm des Jahres 1979, nämlich We Don't Talk Anymore. So funny. damit klappt es in den USA. Cliff Richard mit We Don't Talk Anymore. 1972 begann die Karriere einer Band, die sich Dr. Hook nannte. War natürlich keiner in der Gruppe, der der Doktor war, sondern das war immer ein Gruppennamen. Und die Jungs, die da mitmachten, waren auch irgendwie austauschbar. Naja, Ray Sawyer vielleicht nicht und Denise Lockerier auch nicht. Aber die meisten anderen, die da kamen, ja gut, waren halt mit dabei. Und die hatten 1972 dann ihren ersten großen Erfolg, weltweite Nummer, Top-10-Nummer, Sylvia's Mother, ganz witzige Platte. Dann eine Nachfolgeplatte war Cover of Rolling Stone. Only 16 war noch sehr schön, dann sind wir aber schon im Jahre 76. Und 1979 hatten sie einen wunderbaren Erfolg mit der Nummer When You're in Love with a Beautiful Woman. Wenn du in eine wirklich hübsche Frau verliebt bist. Und dann kommt also der Ratschlag, dann sei auf der Hut, denn alle Freunde von dir sind ebenfalls hinter ihr dann her. Also erstens muss man ja dazu sagen, was der eine schön als schön empfindet, muss der andere nicht als schön empfinden. Glücklicherweise ist Schönheit und Wahrheit immer noch eine Sache des Betrachters. Sonst wären wir ja alle nur auf die gleichen Männer oder Frauen scharf und das wäre ja auch blöd. Also insofern. Und zweitens, wenn man in eine Frau verliebt ist und man muss dauernd auf sie achten, dass sie nicht vielleicht irgendwie abhaut oder sonst was, dann, ja, wenn dann das Vertrauen fehlt, das ist schon ein schwieriges Zusammenleben. Und vielleicht sollte man deshalb eher darauf verzichten. Aber wie gesagt, nicht alle finden die gleichen Typen schön. Jedenfalls, egal wie ich jetzt darüber philosophiere, 1979 war das für Dr. Hook Top 10 Hit. In den USA Platz 6, in Großbritannien Platz 1, in Deutschland ein Platz 8. Ja, das ist der Beweis dafür, dass man zumindest diese Platte mochte. Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Watch your eyes. pass auf, was da passiert im Hintergrund. Herb Alpert kommt jetzt. Herb Alpert, das ist so ein wirkliches Synonym für vom Tellerwäscher hin zum Milliardär. Ja, irgendwann hat er begonnen, Musik zu spielen, spielte in der sechsten Army Band. Wahrscheinlich hat er Trompete gespielt oder irgendein Blasinstrument. Und das war schon etwas Besonderes, dieser Herb Alpert. Der gilt ja heute so ein bisschen, aha, das ist jemand gewesen, der auch so sich in mexikanischer Musik verstand. Der muss wohl mexikanische Wurzeln haben. Also der Vater war Russe und die Mutter ist Ungarin gewesen. Also mit mexikanisch ist da nichts. Er wurde geboren 1935 in Los Angeles und war dann eben bei der Armee und hat alles gemacht so. Und irgendwann kam er wieder zurück von der Armee und 1958 traf er auf den Versicherungsvertreter Lou Adler. Und die beiden sagten, Mensch, so, wir können da auch mal eine schöne Melodie schreiben und so weiter. Und haben sie auch gemacht. Und später sind sie hingegangen und haben gesagt, warum schreiben wir nur Titel für andere? Und die werden dann aufgenommen von anderen und veröffentlicht von anderen. Lass uns doch eine eigene Plattenfirma gründen. Und das haben sie dann auch gemacht. Der Nachname von Herb ist Alpert, drum das A. Und dann kam eben Lou Adler. Ja, aber im Moment mal, wo ist denn jetzt hier das I&M? Da haben sie noch einen anderen gefunden, der mitgemacht hat und hat dann gesagt, hey, das ist doch was. Hier müssen wir das Ding stemmen und werden dann eine neue Plattenfirma aufmachen und werden viele, viele Hits haben für viele, viele Interpreten. Und die werden das irgendwann sowas von verkaufen und alle Welt wird sagen, boah, guck mal, die zwei Jungs, was die da geschafft haben. Alpert und Moss hieß der andere, hieß Moss. Und daher kam das M. Und die haben dann irgendwann gesagt, boah, jetzt haben wir keine Lust für ein Plattengeschäft und haben es verkauft. Und haben auch jemanden gefunden, der für ihre Plattenfirma einen Betrag bezahlte von 460 Millionen Dollar. Das war die Polygram. Die hat Alpert und Moss diesen Betrag hingelegt, dass sie jetzt dieses Repertoire übernehmen durften, dass sie jetzt diese Sachen alle veröffentlichen durften. Das ist für eine Firma, die dann eben irgendwo aus der Garage mal begonnen hatte, ein ganz netter Schnitt. Später ist Herb Alpert hingegangen, hat gesagt, ich langweile mich, ich mache noch eine weitere Plattenfirma. Also das ist schon eine clevere Angelegenheit. So, und 1979, und das ist jetzt auch das Letzte, was ich hier in dieser Sendung spiele, mehr kriege ich gar nicht mehr hin, ist ein Titel, der hieß Rice. Und dieses Rice war ein Knöller. Das Ding ist als LP unglaublich erfolgreich gewesen, als Titel von einem Album. Und dann eben auch noch als Single. Wenn man Rice anschaut, das war eine Nummer 1 in der amerikanischen Single-Hit-Parade. Und wo ist dieses Album von 79, Rice? Hier ist es. Ein Platz 6 in der amerikanischen LP-Hitparade und in Großbritannien immerhin nur ein Platz 37. Genügt aber trotzdem, um weltweit 1 Million Exemplare zu verkaufen. Rice von Herb Alpert. Letzte Aufnahme heute hier in dieser Sendung. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit Million Seller. Folge 105. Das war's für heute. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg.